Die deutsche Ordensprovinz musste sich nach ihrer Ausweisung aus Deutschland eine Zeit lang im Auslande, in Holland und England, nach der Decke strecken. Sie konnte nicht mit einem Male in geordnete Zustände kommen. Und zweitens, diese Armutswirkungen, zu denen sich je nach Bedürfnis noch andere hinzugesellten, abgeschabte oder zerrissene Kleidung, sind dem Einzelnen auferlegte Prüfungen, um seine Weltverachtung, seinen Gehorsam, seine Standhaftigkeit und so weiter zu erproben. Sie sind nicht aus der Gesinnung, aus dem Geiste des Ordens herausgewachsene Erscheinungen. So schrumpfen selbst die spärlichen Wirkungen der Armut religiös, asketisch und als Ordensmerkmale betrachtet erheblich zusammen. Mit Fug und Recht kann ich also bei Schilderung der von mir am eigenen Leibe gefühlten Armut diese Dinge beiseite lassen. Was aber im Übrigen die Armut des Jesuitenordens betrifft, so habe ich sie als auf Reichtum fußendes Wohlleben, ja selbst als Üppigkeit kennengelernt, verbunden mit einem Geiste intensiver Geld- und Gewinnsucht. Dass ein Orden, der Tausende kleidet, nährt und sie in vielen teilweise mit großer Pracht erbauten, umfangreichen Gebäulichkeiten beherbergt, reich, sehr reich sein muss, liegt auf der Hand. Die Zinsen, aus denen die ungeheuren Unterhaltskosten für die Ordensmitglieder, die Ordenshäuser, die Ordenskirchen fließen, weisen auf ein Kapital von vielen Millionen hin. Das war mir denn auch von Anfang an klar, aber ich kam auch noch zu anderer Klarheit. Die in einem riesen Millionenvermögen gesicherte materielle Unterlage des Ordens war nicht der einzige, nicht mal der markanteste Gegensatz zu seiner theoretisch-asketisch-religiösen Unterlage. Das heißt, zum Gelübde der Armut Jesu Christi, ihn finden wir im täglichen Leben und im Ordensgepflogenheiten der Gesellschaft Jesu bei gewissen Gelegenheiten. Der tägliche Mittags- und Abendtisch ist sehr gut und sehr reichlich, unvergleichlich viel besser als weltgeistliche, ja als die meisten gutgestellten und wohlhabenden Bürger- und Beamtenfamilien ihn haben. Im Essen und Trinken kennt der Jesuitenorden auch nicht eine Spur von Armut. Täglich verzehrt der arme Jesuit ein Mittagsmahl, bestehend aus Suppe, zwei Fleischgerichten mit entsprechender Beilage und Kompott und ein Abendessen, bestehend aus einer Fleisch- oder anderen warmen Speise. Dazu trinkt er gutes Bier. An Festtagen werden je nach ihrer Höhe mehrere Gerichte bis zu 5 und 6 aufgetragen und neben dem Biere gibt es Wein. Ich habe in Jesuitenhäusern Englands, Ditton Hall, Stonyhurst, London, Liverpool, Manchester, Tafeleien erlebt, die als sehr gut gekochte, üppige Diners bezeichnet werden müssen, bei denen weder Austern noch Sekt noch Pasteten, Geflügel und Wild und auch nicht die Nachtischzigarre mit Kaffee und Likören fehlte. Ob das Mahl, das Christus mit seiner Gesellschaft vor seinem Leiden und Sterben einnahm und dessen bildliche Darstellung vielfach die Speisesäle der Gesellschaft Jesu ziert, von ähnlicher Beschaffenheit war? Eine besondere Art der Festessen bildeten die Magistermähler. Alle Vierteljahre oder auch öfter erhalten die als Lehrer, als Magister in den verschiedenen Kollegien angestellten Jesuiten ein besonderes Bene durch ein Gelage, bei dem es hoch und lustig hergeht. Vom rein menschlichen Standpunkt, da habe ich volles Verständnis für solche mit kulinarischen Genützen gewürzte Auffrischung bei Ausübung eines schweren und eintönigen Berufes. Allein der rein menschliche Standpunkt ist nun einmal nicht der von der Gesellschaft Jesu eingenommene. Sie vertritt mit starker Betonung die Theorie von der Vollkommenheit und Askese Christi und zu ihr passen die Liebesmähler in der Soutane und in Berett fast wie die Faust aufs Auge. Ein echt jesuitisches Spezifikum kommt hinzu. Das in guten Mahlzeiten und Schmausereien sich äußernde Wohlleben wird mit peinlichster Sorgfalt den Weltleuten verheimlicht. Vor ihren Augen erscheint man als der arme, abgetötete Ordensmann, dessen Orden der Unterstützung, der Almosen sehr bedürftig ist. Für die Mildtätigkeit des gutgläubigen Publikums wäre es ja auch geradezu der Todesstoß, wenn von solchen Dingen etwas verlautete. Zu welch schwierig heiteren Situationen die Heimlichtuerei oft führt, zeigt ein Vorkommnis während meines Aufenthalts in dem in Holland gelegenen Jesuitenkolleg zu Blühenbeck, wo ich in den Jahren 1881 bis 1883 als Scholastiker Philosophie studierte. Eines schönen Sommernachmittags kommt mein Onkel, Freiherr Felix von Lohe, Zentrumsabgeordneter und Gründer des katholischen Volksvereins, von seiner jenseits der nahezu preußischen Grenze gelegenen Besitzung Terporten, wie er oft tat, über die Heide nach Blühenbeck gewandert, um den ihm befreundeten Jesuiten Josef Schneider, den Herausgeber eines authentischen Werkes über die Ablässe, der als Konsultor der Ablasskongregation in Rom stationiert war, aber in Blühenbeck seine Ferien verbrachte, zu besuchen. Es war gerade Magistermahl, und Pater Schneider nahm als illustrer Gast an ihm teil. Große Verlegenheit. Ich werde zum Pater Rektor zitiert, der mir aufträgt, meinen Onkel einstweils zu unterhalten und ihm auseinanderzusetzen, Pater Schneider sei wegen dringender Geschäfte augenblicklich unabkömmlich. Nach etwa einer Stunde erscheint Pater Schneider mit vom Essen und Trinken hochgeröteltem Gesichte und in sehr heiterer Stimmung. Er wiederholt die Entschuldigung von der dringenden Abhaltung. Ich habe Qualen ausgestanden, teils wegen der Unwahrheit, die wir meinem Onkel auftischten, teils weil ich befürchtete, die sichtliche Animiertheit des Pater Schneider möchte die dringenden Geschäfte meinem Onkel in etwas eigentümlichem Lichte erscheinen lassen. Danach mag man beurteilen, welchen Wert die in Zeitungsartikeln und sonst ständig wiederkehrenden beweglichen Klagen des Ordens haben über das Brot der Verbannung, das zu essen er gezwungen sei. Eine jesuitische Armut charakterisierende Eigentümlichkeit sind die Landhäuser des Ordens, offiziell Villen genannt.